Abschnitt 12 aus Old Shorthand 1 von Karl May. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweites Kapitel. In der Oase. Teil 5. Ich sprang auf, denn ich war erregt, obgleich es sonst nicht leicht ist, mich in Aufregung zu versetzen. Die anderen waren verwundert, der Apache jedenfalls am meisten, denn der Rote verachtet den Neger noch weit mehr als der Weiße. Er wagte es aber nicht, etwas zu sagen. Als früherem Cowboy stand dem alten Bubble ein Schwarzer fast ebenso tief wie ein Hund. Es war ihm unmöglich zu schweigen. »Was ist's mit euch, Sir?« fragte er. »Ich glaube gar, dieser Bob bringt euch aus dem Häuschen.« »Nicht er, sondern der Umstand, dass er Gefangener der Comanchen ist und umgebracht werden soll.« »Pshaw! Ein Schwarzer, ein Nigger.« »Nigger? Nigger wollt ihr wohl sagen, Mr. Cutter.« »Nigger, sage ich, habe das Wort all meine Lebtage nicht anders ausgesprochen.« »Das tut mir leid. Es scheint, ihr rechnet die Neger nicht mit zu den Menschen.« »In der Naturgeschichte werden sie freilich mit unter den Menschensorten aufgezählt. Wissenschaftlich sind sie also welche. Aber, my God, was für welche?« »Jedenfalls ebenso gute wie alle andersgefärbten.« »Pshaw! Ein Nigger ist ein so niedriges Geschöpf, dass es sich eigentlich gar nicht lohnt, von ihm zu sprechen.« »Das ist eure Ansicht, wirklich eure Ansicht.« »Yes.« »Dann tut ihr mir leid, herzlich leid, denn mit dieser Behauptung beweist ihr, dass ihr noch weit unter dem Nigger steht.« »All devils! Ist das euer Ernst, Sir?« »Mein vollständiger Ernst.« »Dann tut ihr mir ebenso leid wie ich euch. Ein farbiger Mensch ist nie ein richtiger Mensch, sonst hätte ihn Gott nicht farbig gezeichnet.« »Mit ebenso großem Rechte könnte ein Neger sagen, ein Weißer ist kein richtiger Mensch, sonst hätte ihn Gott nicht ohne Farbe geschaffen. Ich bin etwas weiter in der Welt herumgekommen als ihr und habe unter den schwarzen, braunen, roten und gelben Völkern wenigstens ebenso viel gute Menschen gefunden wie bei den Weißen. Wenigstens, sage ich, wenigstens. Versteht ihr mich, Mr. Cutter?« »Was ihr gefunden habt, ist mir egal. Ich habe noch nicht einen einzigen Nigger kennengelernt, neben dem ich mich hätte niedersetzen mögen.« »Weil ihr jeden Schwarzen gleich im ersten Augenblicke so behandelt habt, dass er euch unmöglich freundlich gesinnt sein konnte. Eure Erfahrung ist also gar kein Beweis für das, was ihr behauptet. Und was diesen Bob betrifft, so ist er ein so braver Kerl, dass ich, wenn ihr euch miteinander in Not befändet, sehr wahrscheinlich ihm eher beispringen würde als euch.« »Thunderstorm, ist das ein Kompliment! Ihr könnt außerordentlich höflich sein, Mr. Shatterhand, außerordentlich höflich, 'tis clear.« »Ich beabsichtige aufrichtig, aber nicht höflich zu sein. Ich bin nicht höflich gegen Leute, welche ihre Nebenmenschen verachten. Wenn man euch einmal in die Erde scharrt, wird aus eurem weißhäutigen Leibe grad und genauso ein stinkiger Kadaver wie aus einer Negerleiche. Das werdet ihr wohl zugeben, und nun habt die Güte und zählt mir einmal eure sonstigen Vorzüge auf. Es sind alle Menschen Gottes Geschöpfe und Gottes Kinder. Und wenn ihr euch einbildet, dass er euch aus einem ganz besonders kostbaren Stoffe geschaffen habe und dass ihr sein ganz besonderer Liebling seiet, so befindet ihr euch in einem Irrtum, den man eigentlich gar nicht begreifen kann. Ich habe mich gefreut, euch kennenzulernen. Soll es mit dieser Freude nun zu Ende sein? Es war dunkel geworden und ich konnte sein Gesicht nicht erkennen, aber meine Worte schienen ihn zu treffen. Er senkte den Kopf und brummte. Zauns. Schade, jammerschade, dass ihr ein Westmann geworden seid. Warum? Ihr wäret ein noch viel besserer Pfarrer und Kanzelredner geworden, 'tis clear. Westmann bin ich nur aus Gelegenheit. Vor allen Dingen bin ich Mensch, und wenn ein anderer Mensch sich in Not befindet und ich ihm helfen kann, so frage ich nicht, ob seine Haut eine grüne oder blaue Farbe hat. Diesen Bob lasse ich nicht bei den Comanchen. Meinetwegen. Ich will euch ja gar nicht hindern. Ich will euch sogar dabei helfen, aber jetzt haben wir ganz und gar keine Zeit dazu. Es muss und soll aber gerade jetzt geschehen. Wie? Was? Gerade jetzt? Ja. Wir müssen doch nach dem Nago Letizil, um die Apachen dort zu treffen. Das hat noch Zeit. Noch Zeit? Sir, ich begreife euch nicht. Könnt ihr denn nicht rechnen, Mr. Cutter? Glaubt ihr, dass die Apachen schon dort sein können? Das müsst ihr freilich besser wissen als ich. Ich denke auch weniger an sie als an die Comanchen, denen wir doch zuvorkommen müssen. Auch das hat keine Eile. Von gestern Abend an in 3 Tagen, also bis übermorgen Abend, wird Nale Masiow mit seinen 100 Mann nach dem blauen Wasser kommen. Denkt ihr, dass dann gleich aufgebrochen wird? Nein, denn diese Leute und ihre Pferde müssen doch erst ausruhen. Wenigstens einen Tag ausruhen. Wir haben also von jetzt an 3 Tage Zeit. Davon brauche ich nur 2, um Bob zu befreien. Der Alte wollte weiter antworten. Da aber kam ihm Old Shorthand zuvor, indem er das Wort ergriff. Sagt einmal, Mr. Shatterhand, ich hörte über euch ein Erlebnis erzählen, welches mich außerordentlich interessierte. Ihr hattet hoch droben im Nationalpark ein Zusammentreffen mit den Sioux. Ihr hattet eine Gesellschaft tapferer Kerls bei euch und auch einen Neger, welcher Bob hieß, wenn ich mich nicht irre. Allerdings. War das derselbe Bob? Ja. Ah, da habt ihr recht, vollständig recht. Den dürfen wir nicht stecken lassen. Der muss heraus, heraus. So wollt ihr mit? Natürlich. Versteht sich ganz von selbst. Wann werden wir von hier aufbrechen? Bei Anbruch des Tages. Ist das nicht zu spät? Nein. Von hier aus bis zum Kaam Kulano ist es freilich ein sehr reichlicher Tagesritt. Aber ich kenne die Gegend und wir haben ausgezeichnete Pferde. Wir brauchen sie gar nicht sehr anzustrengen, so sind wir noch vor Abend dort, gerade zur richtigen Zeit. Ja, kurz vor Abend ist's stets am besten. Da hat man noch Zeit, die Örtlichkeit kennenzulernen und die Gelegenheit zu erspähen. Dann, wenn es dunkel geworden ist, wird der Streich ausgeführt. Ich freue mich darauf. Habt ihr eine Ahnung, wie viele Menschen dort wohnen? Nein. Es wird nur das Zeltdorf Wupperumugis sein und ich vermute, dass sich nicht sehr viele junge, rüstige Krieger dort befinden werden. Also ein Kampf mit alten Weibern. Vieh. So leicht wird es uns doch nicht werden. Es bleibt bei jedem Zuge eine Anzahl von Kriegern zum Schutze des Lagers zurück, hier auch zur Bewachung des Gefangenen. Mit ihnen werden wir es zu tun bekommen. Aber ich bezweifle, dass unsere Pferde alle den Ritt aushalten werden. Alle? Wie viele Pferde meint ihr da? Nun, so viel wir haben. Also 2. 2? Fragte er verwundert. Ja, 2, nämlich mein Rappe und euer Fuchs. Hola, ihr meint, wie es den Anschein hat, dass nur wir 2 den Ritt unternehmen. Allerdings, wer denn noch? Ich denke, es wird sich niemand ausschließen. Und ich denke, dass wir einen Ritt hin und zurück vor uns haben, den nur unsere beiden Pferde aushalten können. Von Mr. Parker und Mr. Hawley kann also überhaupt keine Rede sein. Ihre Pferde sind jetzt schon müde und würden unterwegs zusammenbrechen. Parker sagte nichts. Er sah wohl ein, dass ich recht hatte. Jos aber fühlte eine große Zuneigung zu mir. Es schien ihm schwer, sich von mir zu trennen. »Ist es denn nicht möglich, dass ich mit kann?« fragte er. »Ihr wisst doch, wie gern ich bei euch bin, Sir.« »Ich weiß es, aber es ist nicht möglich, Mr. Harley. Das Pferd kann nicht so, wie ihr wollt.« »So wird mir Old Wubble das Seinige borgen.« »Was fällt euch ein?« rief der Alte aus. »Ich reite ja selber mit.« »Ihr?« fragte ich. »Ja, ich.« »Ich denke, ihr bleibt bei den anderen.« »Warum? Mein Pferd ist gut. Oder meint ihr, dass es den Ritt nicht aushalten kann?« »Es würde ihn wahrscheinlich aushalten, aber es wird sich sträuben und nicht vorzubringen sein.« »Sträuben? Sonderbar. Möchte das Pferd kennenlernen, das sich sträubt, Old Wubble dahin zu tragen, wohin er will?« »Dieses Mal doch.« »Warum gerade dieses Mal?« »Weil es sich um einen Nigger handelt.« »Ah, meint ihr es so? Nun, da wird es wohl nicht auf das Pferd, sondern auf mich ankommen.« »Oder auf mich, Mr. Cutter. Ich habe nicht die Absicht, euch wegen eines Schwarzen zu belästigen.« »Pshaw, es ist keine Belästigung. Ich tue es gern.« »Vorhin klang es anders.« »Ja, vorhin. Soll ich aufrichtig sein, Mr. Shatterhand?« »Nun?« »Es war von euch gar nicht fein und geschmackvoll gesagt, nämlich das von dem stinkigen Kadaver vorhin, aber es hat bei mir Eingang gefunden, und ich denke, dass ihr nicht zu Unrecht habt. Ich will meine Dummheit gut machen, indem ich eurem Bob mit heraushelfe und bitte euch daher, mich mitzunehmen.« »Wollt ihr, Sir?« Hm, wenn ihr in dieser Weise sprecht, so möchte ich wohl, aber es geht dennoch nicht. Warum nicht? Weil auf euch kein Verlass ist. Oho, das hat mir noch niemand gesagt. So sage ich es euch zum ersten Mal. Ihr habt es heute bewiesen, dass ich recht habe. Wisst ihr, was wir vorhaben? Wir wollen einen Gefangenen mitten aus einem Indianerdorfe herausholen. Schon das ist genug. Aber wir haben keine Zeit, eine passende und leichte Gelegenheit abzuwarten, denn der Streich muss in kürzester Zeit ausgeführt werden. Da handelt es sich doppelt um Leben und Tod. Das weiß ich. Schön, da werdet ihr also einsehen, dass ich euch nicht mitnehmen kann. Ich fürchte den Tod nicht. Das weiß ich, aber ich befürchte, dass wir, wenn wir euch mitnehmen, in den Tod reiten. Den Tod nicht fürchten und dem Tode aus Unvorsichtigkeit in die Arme laufen, das ist zweierlei. Man kann sich nicht auf euch verlassen. Weil ich nicht draußen bei den Pferden geblieben bin? Sir, das war das letzte Mal, dass so etwas vorgekommen ist. Glaubt es mir. Gebt mir die Hand und nehmt mich mit. Was wollte ich machen? Er bat so dringend. Sollte ich ihn, den alten, erfahrenen, 90-jährigen Westmann, wie ein Greenhorn zurückweisen? Ich brachte es nicht fertig, sondern ich gab ihm die Hand und sagte: Nun gut, so kommt mit. Aber ich hoffe, dass euch der jugendliche Übermut nicht wieder mit dem Verstande durchgeht. Well, das soll ein Wort sein. Ihr werdet mir eure Zufriedenheit nicht versagen. Was wird aber mit den anderen? Bleiben die hier? Nein, sie reiten fort. Wohin? Nach dem Nagolete-Ziel, wo wir mit den Apachen zusammentreffen werden. Langes Messer kennt doch wohl den Weg dorthin? Der Rote, an den ich diese Frage richtete, antwortete: Ich kenne ihn genau. Wann sollen wir reiten? Morgen früh, sobald wir auch aufbrechen. Sollen wir die toten Hunde der Comanchen hier so liegen lassen? Nein, sie müssen spurlos verschwinden. Auch begraben darf man sie nicht hier. Die Comanchen kommen, wenn sie nach der Wüste reiten, durch dieses Wäldchen und würden die Gräber entdecken. Darf ein gewöhnlicher Krieger der Apachen Old Shatterhand einen Vorschlag machen? Warum nicht? Wir binden die Leichen auf ihre Pferde und nehmen sie mit nach dem Nagolete-Ziel, wo wir sie begraben. Ja, das ist das Beste, was geschehen kann. Nehmt sie mit. Wem gehören ihre Pferde, Waffen und Sachen? Dir. Wir mögen nichts, außer wenn Mr. Parker und Mr. Hawley ihre Pferde umtauschen wollen, mögen sie die zwei nehmen, die ihnen gefallen. So mag es sein. Die Skalpe aber nehme ich mir auch. Sie hätten mir den meinigen ebenso genommen. Hau! So war die Sache abgemacht. Wir aßen und legten uns dann schlafen. Vorher erboten sich Parker, Hawley und der Indianer, die Wachen für die ganze Nacht zu übernehmen, weil wir anderen für morgen einen so anstrengenden Ritt vorhatten. Natürlich gingen wir darauf ein. Der Hase des Westens und besonders der texanische ist etwas größer als unser deutscher Lampe und hat auch viel größere Ohren. Damals war er in Menge vorhanden, denn es gab noch Büffel und anderes Wild genug, so dass der Westmann nur dann eine Kugel an ein Häslein verschwendete, wenn es gar nichts anderes gab. Nirgends aber war Lampe so zahlreich anzutreffen als an einem Quellflüsschen des Buffalo Spring, der eigentlich selbst auch nur eine Quelle war. Dieses Flüsschen entsprang an dem Hinterteile einer Felsenmulde, welche, weil sie die Gestalt einer Pfanne hatte und von den erwähnten Nagern stark bevölkert war, von den weißen Jägern Hairpan, Hasenpfanne, genannt wurde. Auf der Sohle dieses Tales stand fast während des ganzen Jahres ein üppig grünes, fettes Gras, und die schräg ansteigenden Wände waren mit Gebüsch bestanden, aus welchem hier und da die Krone eines Baumes ragte. Das war das Kaamkulano, das Hasental, in welchem gegenwärtig die Comanchen Wupaumugis ihre Zelte aufgeschlagen hatten. Es war am nächsten Tage ungefähr 2 Stunden vor der Dämmerung, als wir in die Nähe dieses Tales gelangten. Die Gegend war zwar keine Einöde, aber auch nicht übermäßig grün, und da wir nun auf Begegnungen gefasst sein mussten und doch keine Deckung hatten, so mussten wir suchen, uns welche zu verschaffen. Wir konnten sie nur da finden, wo es Büsche gab, und das war am Flüsschen der Fall. Wir erreichten dasselbe an einer Stelle, welche höchstens den vierten Teil einer Wegstunde vom Ausgange der Talmulde entfernt war. Es war gewiss eine Kühnheit von uns, uns am hellen Tage so nahe heranzuwagen, aber wir hatten keine andere Wahl, da uns die Zeit so karg zugemessen war. Wir mussten noch vor Nacht erfahren, wie es im Tale stand. Wir waren so glücklich, am Wasser eine Stelle zu finden, wo uns das Gesträuch ein Versteck bot, wie wir es uns gar nicht besser wünschen konnten. Da stiegen wir ab und erlaubten den ziemlich ermüdeten Pferden zu trinken und dann zu grasen. Für uns hatten wir einen Vorrat von Dürrfleisch mitgebracht, der mehrere Tage reichte. Da nur ich einmal hier gewesen war, so bat ich Old Shorehand und den alten Wabbel, das Versteck ja nicht zu verlassen, sondern auf mich zu warten, und ging rekognoszieren. Ich vergegenwärtigte mir die Gegend, wie ich sie bei meinem Hiersein kennengelernt hatte, und machte mir dann meinen Plan. Da, wo das Wasser aus dem Tale trat, stiegen die Seiten desselben allmählich und weit ausgebaucht rechts und links empor, und das Gebüsch folgte ihnen bis zur Höhe, ein Umstand, der für mich sehr günstig war. Das Gesträuch ging dann wie eine Kranzeinfassung oben rund um den Rand der Talmulde herum und bot mir reichlich Gelegenheit, mich zu verbergen, sobald dies nötig war. Dabei gab es freilich eine nicht zu unterschätzende Schwierigkeit. Ich durfte keine Spuren machen oder nur so undeutliche, dass nicht zu ersehen war, ob sie von meinem Stiefel oder einem indianischen Mokassin stammten. Sonst war die ganze Gegend vollständig baum- und strauchlos, so dass man jeden größeren Gegenstand weithin bemerken konnte. Indem ich vorsichtig vorwärts ging, warf ich fleißig Blicke hinaus ins Freie. Es war zu meiner Freude kein Mensch, weder Mann noch Weib noch Kind zu sehen. Die Zeit war also vorüber, in welcher alle zurückgebliebenen Bewohner des Lagers sich für den Abend und die Nachtruhe in dem Tale zu versammeln hatten. Darauf wird bei Abwesenheit der Krieger streng gehalten. Als ich die Öffnung des Tales erreicht hatte, wendete ich mich rechts und stieg die Lehne empor. War der Eingang bewacht? Ich blickte hinab und sah keinen Menschen. Das Lager befand sich wahrscheinlich in der Mitte des eine halbe Stunde langen Tales, denn der hintere Teil war jedenfalls für die Pferde reserviert. Ich ging weiter. Die Zeit schien ungemein glücklich gewählt zu sein, denn es gab keinen Menschen hier oben und auch keine neue Spur, welche gesagt hätte, dass in den letzten Stunden jemand da gewesen sei. Bald sah ich die ersten Zelte, und als ich noch eine Strecke weitergegangen war, sah ich das ganze Lager unten liegen. Es bestand aus lauter leinenen Sommer- und nicht aus ledernen Winterzelten. Ich nahm mir nicht die Zeit, sie zu zählen, aber es waren weit über 100 Stück. Belebt waren die Plätze vor und zwischen den Zelten von lauter Knaben, Frauen und Mädchen. Männer sah ich nur wenige, und die schienen alt zu sein. Sollten die 154 Mann, welche Wupperumugi bei sich hatte, alle seine Krieger sein, so dass keiner hier zurückgeblieben war? Das konnte ich mir nicht denken, denn es wäre eine große Unvorsichtigkeit gewesen. Ohne allen Schutz konnte er das Lager unmöglich gelassen haben. Hinter demselben sah ich, wie ich gedacht hatte, eine Anzahl Pferde weiden. Ich ging noch weiter, um eine Stelle zu finden, die mir eine bessere Aussicht bot. Es galt ja, an irgendeinem Anzeichen das Zelt zu erkennen, in welchem Bob steckte. Jedenfalls lagen Wächter vor demselben. Und richtig, am Eingange des hintersten Zeltes lagen zwei Krieger. Das war sehr wahrscheinlich das Gesuchte. Nicht weit davon stand ein anderes Zelt, welches größer als die übrigen war. Vor demselben waren zwei Stangen eingerammt, an welchen verschiedene sonderbar gestaltete Gegenstände hingen. Waren das Medizinen? War es das Häuptlingszelt? Wahrscheinlich. Jeder Krieger hat nur eine Medizin. Verliert er sie, so hat er die Ehre verloren, bis er diejenige eines Feindes erobert, indem er ihn tötet. Stirbt er, so bekommt er seine Medizin mit in das Grab. Aber es gibt auch einzelne Stämme, bei denen die Medizinen von den Nachkommen aufbewahrt werden. Sie bilden ein heiliges, kostbares Andenken an die Vorfahren, und wer sie verliert, ist in den Augen der anderen vollständig zugrunde gerichtet. Es kam mir ein Gedanke. Sollten das die Medizinen von den Ahnen des Häuptlings Wupperumugi sein? Dann musste ich sie haben, unbedingt haben. Sie konnten mir bei dem Kampfe zwischen den Apachen und Comanchen die unschätzbarsten Dienste leisten. Als ich noch ein wenig weiter ging, sah ich plötzlich eine Fußspur, höchstwahrscheinlich die Spur eines Weibes, welches hier am Abhange heraufgeklettert war. Sie durfte mich nicht sehen, ich musste zurück. Eben wollte ich mich umdrehen, da raschelte es im Gebüsch und sie stand vor mir. Schon hob ich den Arm, um sie zu fassen, da ließ ich ihn wieder sinken. Nicht, weil sie nur ein Weib war, denn in solchen Lagen ist jedes Auge, welches einen sieht, unschädlich zu machen, sondern des Ausdruckes wegen, welcher bei meinem Anblicke in ihr Gesicht trat. Sie war alt, Ihre ungewöhnlich hohe und breitschulterige Gestalt war nur mit einem blauen, hemdähnlichen Gewande bekleidet. Von dem unbedeckten Kopfe hing das graue Haar in ungekämmten, wirren Strähnen nieder. Ihr Gesicht war tief gebräunt, doch hätte ich es an einem anderen Orte wohl nicht für das einer Indianerin gehalten. Sie hatte kaukasische Züge, und es war mir sogar, als ob ich ähnliche schon einmal, und zwar vor kurzer Zeit, gesehen hätte. Das Gesicht war tief durchfurcht und schrecklich eingefallen. Und die Augen, diese Augen, was hatten sie nur für einen Blick? So starre und dabei flackernde, wilde und dabei trostlose Augen hatte ich in Irrenhäusern gesehen. Ja, das war es. Dieses Weib war wahnsinnig, unbedingt wahnsinnig. Erst stierte sie mich zornig forschend an. Dann bekamen die Augen einen milden Glanz, die farblosen Lippen lächelten, die skelettartigen Finger krümmten sich, um mir zu winken, und dann hörte ich die leisen, hastigen Worte: »Komm her, komm her, ich muss dich fragen.« Ich trat die drei Schritte, welche uns trennten, zu ihr hin. Sie ergriff meinen Arm, grub ihre Finger in den Ärmel ein und fragte: »Du bist ein Bleichgesicht.« »Ja«, antwortete ich ebenso leise. »Wer bist denn du?« »Ich bin Tibu Wete Elen«, raunte sie mir zu. Wete heißt Frau, aber was Tibu und Elen bedeuten sollten, wusste ich nicht. In allen Dialekten, die ich kannte, kamen diese beiden Worte nicht vor. »Hast du einen Mann?«, fragte ich. »Ja, er heißt Tibu Taka.« »Wieder dieses unbekannte Tibu. Taka heißt Mann.« »Wo ist er?«, erkundigte ich mich. Da hielt sie den Mund ganz nah an mein Ohr und flüsterte mir zu: »Er holt den blutigen Fuchs, er muss mit in die Wüste, denn er ist der Medizinmann des Stammes.« Ja, sie war wahnsinnig, sonst hätte sie das einem Fremden, einem Weißen, nicht gesagt. Dann fasste sie mich an den beiden Armen und fragte mit dem Ausdrucke der größten Spannung: »Hast du meinen Baba Derek gekannt?« »Baba heißt Bruder.« »Und Derek?« Sollte sie den englischen Namen Dietrich meinen? Aber der Bruder dieser Indianerin kann doch unmöglich Derek, Dietrich heißen. Wahrscheinlich war mir das Wort, welches sie meinte, auch unbekannt. »Nein«, antwortete ich. »Du bist ein Bleichgesicht und hast ihn nicht gekannt?« »Besinne dich. Du musst ihn gekannt haben. Ich will es dir zeigen. Besinne dich.« Sie brach einen dünnen Zweig vom Busche, bog ihn rund zusammen, verwand die beiden Enden, setzte sich ihnen auf den Kopf und flüsterte mit seligem Lächeln: »Das ist mein Myrtle Wreath, mein Myrtle Wreath. Gefällt er dir? Gefällt er dir?« Höchst sonderbar. Dieses Comanchenweib bediente sich des englischen Wortes Myrtle Wreath, Myrtenkranz. Welche Indianerin kennt dieses Wort? Keine. Ich fasste sie nun am Arme und fragte: »Bist du vielleicht eine Weiße? Sage es mir.« Da ließ sie ein eigentümliches, unbeschreibliches Kichern hören und antwortete mir: »Du hältst mich für eine Weiße, weil ich schön bin, sehr schön, und einen Myrtle Wreath trage? Blicke mir nicht in die Augen, sonst wird die Sehnsucht dich verbrennen, wie sie mich verbrennt. Hast du meinen Baba Derek gekannt? Soll ich dir das Zelt zeigen, in dem ich wohne?« »Zeige es mir.« »Komm, tritt weiter vor an den Rand, aber lass dich ja nicht sehen, sonst musst du dein Leben geben. Unsere Krieger töten jedes Bleichgesicht. Ich aber freue mich, dass ich dich gesehen habe und werde kein Wort davon sagen, denn du wirst tun, um was ich dich bitte.« »Ich tue es. Was wünschest du?« Sie nahm den Zweig vom Kopfe, gab ihn mir und sagte: »Wenn du meinen Bruder Baba Derek siehst, so gib ihm diesen Myrtle Wreath. Willst du?« »Ja, aber wo ist denn Baba Derek?« »Ja, in... »Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es vergessen. Du wirst ihn aber finden, nicht?« »Ja«, antwortete ich, um sie zu erfreuen. »Was soll ich ihm dazu sagen?« »Du sagst, dass...« »Du brauchst nichts zu sagen. Wenn er den Myrtle Wreath erblickt, weiß er ganz genau, was ich meine. Und nun schau hier hinab. Siehst du in der zweiten Reihe das Zelt mit dem Zeichen des Medizinmannes?« »Ich sehe es.« »Da wohne ich mit Tibu Taka und heiße Tibu Wete Elen. Wirst du das merken können? Vergiss es nicht.« »Ich vergesse es nicht. Wer wohnt in dem großen Zelte mit den beiden Stangen?« »Da wohnt Wupperumugi, der unser Häuptling ist.« »Er ist fort. Wer ist jetzt drin?« »Nur sein Weib und seine Tochter.« »Weiter niemand. Auch des Nachts.« »Auch des Nachts weiter niemand.« »Und wer wohnt da in dem letzten Zelte, vor welchem die beiden Krieger liegen?« »Da wohnt der Neger, der getötet wird, wenn der blutige Fuchs gekommen ist.« »Wird er sehr streng bewacht?« »Sehr. Von zwei Kriegern, stets«, sagte sie wichtig. »Habt ihr jetzt viele solche Krieger hier?« »Nur die beiden, die du siehst. Viele sind mit dem Häuptling in die Wüste und die anderen gingen auf die Jagd, um Fleisch zu holen. Sie kommen morgen oder in 2 Tagen wieder.« »Du wirst den Myrtle Wreath nicht verlieren, sondern gut aufbewahren?« »Sorge dich nicht, ich halte ihn fest.« »Und ihn meinem Baba Derek geben.« »Sobald ich ihn finde, ja.« »Du wirst ihn finden und...« Sie sah vor sich nieder, als ob sie in ihrem Inneren nach etwas suche, ergriff dann meine Hand und fuhr fort. »Und wirst du ihm noch etwas bringen, was ich dir jetzt gebe?« »Ich gebe es ihm.« Da legte sie schnell die Arme um meinen Hals, küsste mich so rasch, dass ich es gar nicht hätte abwehren können, wenn mein Herz es zugegeben hätte, es ihr zu verwehren, trat dann zurück und bat. »Nun muss ich gehen, gehe du auch, aber sage keinem Menschen etwas davon, dass du mich getroffen hast. Von mir wird es auch niemand erfahren.« »Wirst du wirklich schweigen?« »Ich schwöre es. Und du?« »Darf ich wirklich nicht davon sprechen?« »Zu keinem, keinem Menschen, außer zu meinem Baba Derek. Der muss es wissen. Gib mir deine Hand darauf.« »Hier ist sie.« Ich gab sie ihr, sie drückte sie mir, dann stieg sie den Berg hinab, doch nicht weit. Dann drehte sie sich noch einmal um, legte den Finger zum Zeichen des Schweigens an den Mund und wiederholte: »Zu keinem einzigen Menschen. Und verliere ja nicht meinen Myrtle Wreath.« Dann verschwand sie im Gebüsch. Ich stand noch eine ganze Weile auf derselben Stelle, dann ging ich langsam fort. Welch eine Begegnung! Mir war ganz sonderbar zumute. Wer war dieses Weib? War sie wirklich eine Indianerin? Aber konnte es denn möglich sein, dass sie eine Weiße war? Um diese Fragen beantworten zu können, hätte ich sie mehr als dieses eine Mal sehen und sprechen müssen. Sie war eine Wahnsinnige, aber sie hatte dennoch einen tiefen seelischen Eindruck auf mich gemacht. Sie war ein Rätsel, ein unergründliches, tief tragisches Rätsel. Unergründlich, weil ich keine Zeit hatte, es zu lösen. Der Baba Derek existierte jedenfalls nicht nur in ihrer Fantasie, sondern in Wirklichkeit. Aber wo? Und wer war er? Ein Indianer? Wahrscheinlich, denn der Ausdruck Baba deutete darauf. Und dem Myrtle Wreath? Was war es mit dem? War er vielleicht die Ursache ihres Wahnsinnes? Oder hatte sie in dem Augenblick, als sie wahnsinnig wurde, den Myrtenkranz getragen? Entsetzlicher Gedanke. War das der Fall, so war sie eine Weiße und keine Indianerin. Vielleicht gab es eine Lösung. Wahrscheinlich traf ich während des Kampfes mit dem Medizinmanne zusammen. Da sollte er mir Rede und Antwort stehen. Unter diesen Gedanken ging ich zurück, versäumte dabei aber nicht die Vorsicht, die auf diesem Wege nötig war. Was sollte ich meinen Gefährten sagen? Durfte ich von dieser geheimnisvollen Thibaut-Wete-Elend sprechen? Ich hatte ihr mein Wort gegeben, zu schweigen. Musste ich es halten, ihr, einer Wahnsinnigen? Es war wohl keine Sünde, wenn ich es brach, aber erstens ist es überhaupt hässlich und unmoralisch, ein Versprechen nicht zu erfüllen, und zweitens war ich genug unter wilden Völkern gewesen, denen der Wahnsinn heilig ist, um mich derselben Meinung zuzuneigen. Dieses Weib hatte auf mich den Eindruck einer Ausgesonderten gemacht, und es war, als ob sich in meinem Innern um ihre Erscheinung etwas Aureolenartiges zusammenziehen wolle. Nein, sie war kein gewöhnliches Weib. Der Wahnsinn erhöhte meine Pflicht, anstatt sie aufzuheben. Ich musste mein Versprechen halten. Mit diesem Vorsatze kehrte ich zu unserem Verstecke zurück, welches ich glücklich und unbemerkt erreichte, gerade als es zu dunkeln begann. So lange war ich fort gewesen. Endlich, endlich, wurde ich von Old Wubble empfangen, während Old Shorehand still blieb. Fast hätte ich Angst um euch bekommen. Es ist nicht die geringste Ursache zur Sorge vorhanden, antwortete ich. Nicht? So steht wohl alles gut. Alles. Ist der Neger da? Der Neger, wollt ihr wohl sagen. Ja. Aber streng bewacht. Es gibt heute im ganzen Lager nur 2 Krieger, die ihn am Tage und des Nachts bewachen. Die anderen sind fort, um Fleisch zu machen. Da ermüdet die Aufmerksamkeit, und wir werden es verhältnismäßig leicht haben, wie ich vermute. Wie werden wir es anfangen? Lasst mich nachdenken. Das sagte ich nicht, weil ich des Überlegens bedurft hätte, denn mein Plan war schon fertig, sondern weil ich keine Lust zum Sprechen hatte. Die Indianerin lag mir noch zu sehr im Sinn. Und gerade jetzt fiel mein Auge auf Old Shorehand, dessen männlich schönes, ernstes Gesicht beim letzten Tagesschimmer eine ganz eigenartige Beleuchtung zeigte, einen wehmütig rührenden Ausdruck annahm. War es wirklich so oder täuschte ich mich? Das war ja die Ähnlichkeit, die ich vorhin, als ich das Weib erblickte, herausgefühlt hatte, ohne sie näher bestimmen zu können. Das war dasselbe Gesicht, dieselbe Stirn, derselbe Mund, nur jünger, voller, männlicher anstatt weiblich, nicht von jener erschütternden Tragik, aber elegisch ernst und wehmutsvoll. Ich war überrascht, wirklich überrascht. Aber im nächsten Augenblicke sagte ich mir, dass ich mich täuschen müsse. Ich stand noch unter dem Eindrucke der Begegnung auf der Höhe des Kaamkulano und sah Dinge, die gar nicht vorhanden waren. Weg mit der Täuschung. Es dunkelte schnell. Bald konnte ich das Gesicht Old Shorehands nicht mehr sehen. Hätte ich es doch nicht für Täuschung gehalten und ihm von der Indianerin erzählt. Sie wäre viel, viel eher aus der Nacht des Wahnsinns errettet worden. Doch habe ich mir keine Vorwürfe zu machen, denn ich wollte gerecht und wahr gegen sie sein und meinem Versprechen treu bleiben. Ihm aber wäre die Last, an der er so schwer trug, auch viel eher vom Herzen genommen worden. Wir saßen lange still und ohne Worte, bis Old Wubble die Geduld verlor und mich fragte. »Nun, Sir, wie lange habt ihr denn eigentlich noch nachzudenken? Wollt ihr mir nicht erlauben, euch dabei zu helfen?« Da hielt Old Shorehand es für nötig, sein Schweigen zu brechen, um ihn zu vermahnen. »Bei Old Shatterhand bedarf es eurer Hilfe nicht, alter Wubble. Er wird ohne euch fertig.« »Aber wann? Der Abend vergeht, und wir haben doch keine Zeit zu verlieren.« »Habt nur Geduld«, bat ich ihn, »wir können nicht eher etwas tun, als bis die Roten schlafen.« »Aber dann? Wie fangen wir es an?« »Ich weiß, wo das Zelt steht, in dem Bob steckt. Wir schleichen uns hin, schlagen die Wächter nieder.« »Tot?« unterbrach er mich. »Nein, es genügt, sie zu betäuben.« »So übernehmt das selbst. Ich bringe es nicht fertig. Aber ihr tut, als ob man es nur so zu sagen brauche. Wir schleichen uns hin, schlagen die Wächter nieder und holen ihn heraus. Fertig.« »Fertig. Weiter nichts.« »Oh doch.« »Was?« »Dann gehen wir zum Häuptlingszelt und nehmen die Medizinen, die dort an den Stangen hängen.« »Medizinen?« »Ja, die Medizinen seiner Vorfahren.« »Thunderstorm, wenn er das erfährt, wird er verrückt. Da geht ihm ja die Ehre verloren und mit ihr alles, was er hat und was er ist.« »Nein.« »Nicht? Ich denke doch auch, die Gebräuche und Gewohnheiten der Roten zu kennen. Wer solche Medizinen verliert, der ist moralisch tot.« »Allerdings, aber er soll sie nicht verlieren.« »Was? Nicht?« »Wenigstens nicht für lange Zeit.« »Ihr wollt sie ihm wiedergeben?« »Ja.« »Sir, das ist widersinnig.« »Nein.« »Doch, wenn ihr sie ihm wiedergeben wollt, so lasst sie doch lieber gleich hängen.« »Ich habe meine Absicht dabei.« »Welche? Bin wirklich neugierig, sie zu hören.« »Ich will Blutvergießen vermeiden.« »Mit den Medizinen?« »Ja.« »Sonderbarer Kauz, der ihr seid. Wenn ihr mir die Sache nicht erklärt, so begreife ich sie nicht.« »Was wird wohl geschehen, wenn der Häuptling erfährt, dass ich seine Medizinen habe?« »Er wird einen heillosen Schreck bekommen, tis kriehe.« »Und alles in Bewegung setzen, um wieder in ihren Besitz zu gelangen, nicht?« »Das versteht sich ganz von selbst. Es wird kein Opfer geben, welches ihm zu schwer und zu groß ist, wenn es nur gebraucht werden kann.« »Das Opfer, welches ich von ihm verlange, ist gar nicht zu groß. Er soll mit den Apachen Frieden schließen, ohne gekämpft zu haben, und Bloody Fox in Ruhe lassen.« »Mr. Shatterhand, ihr seid kein sonderbarer Kauz, sondern ein tüchtiger Kerl, ein sehr tüchtiger Kerl. Das muss ich sagen. Er wird darauf eingehen.« »Das denke ich auch.« »Ja, er wird es tun. Leider, leider wird er es tun.« »Warum leider?« weil ich dadurch um mein Vergnügen komme, um mein ganzes, großes, schönes Vergnügen. Ich hatte mich schon so darauf gefreut. Worauf? Auf die Lehre, welche die Roten erhalten sollten. Ihr seid zwar anderer Meinung, aber ich sage euch wieder und immer wieder, dass man gar nicht genug Insmen auslöschen kann. Dieses Ungeziefer muss weg von der Welt. Da spricht wieder einmal der Cowboy aus euch, und zwar in einer Weise, die mich zornig machen kann. Den Zorn, den schenke ich euch. Wenn ihr Cowboy gewesen wäret wie ich, so wüsstet ihr, dass jeder Rote ein geborener Pferdedieb ist. Haben wir die Halunken zu schaffen gemacht? Wie es scheint, hat euch das nichts geschadet. Ihr seid trotzdem gesund geblieben und alt geworden. Ja, der Ärger ist mir außerordentlich gut bekommen, das gebe ich zu. Aber trotzdem hasse ich sie, und ich freute mich darauf, möglichst viele von ihnen wegputzen zu können. Doch bin ich gerecht genug zuzugeben, dass euer Gedanke großartig ist. Wenn er gelingt, komme ich, wie gesagt, um alle meine Freude. Eine kleine Hoffnung gibt es aber doch für mich dabei. Welche? Dass die anderen Häuptlinge nicht mit darauf eingehen. Es ist freilich möglich, dass sie sich weigern, besonders Nale Masiuf. Der vielleicht, möglich. Ich habe da mehr an Shiba Big, den jungen Häuptling, gedacht. Warum? Eben weil er jung ist. Da gibt es größere Rivalität. Sein Vater war der erste Häuptling der Comanchen. Der möchte auch er gern sein. Wupa Umugi muss also fortgeräumt werden. Und dazu kann es keinen besseren Grund geben als den Umstand, dass er seine Medizinen alle verloren hat. Ihr legt euch das recht hübsch zurecht, werdet euch aber wohl irren. Ich habe euch schon gesagt, dass Shiba Big mir zu Dank verpflichtet ist. Wenn ich ernstlich mit ihm spreche, wird er ganz gewiss auf meinen Wunsch eingehen. Ernstlich sprechen? Wollt ihr drohen? Unter Umständen ja. Womit? Erstens mit unseren Apachen. Das wiegt nicht schwer genug. Er wird mit seinen Comanchen antworten. So schicke ich andere Truppen ins Feld, moralische. Moralische? Mr. Shatterhand, denkt ihr denn im Ernste, dass ein Roter auf Moral etwas gibt? Ja. Da irrt ihr euch gewaltig. Pscha, ich habe ihm das Leben gerettet und mit ihm nicht nur die Pfeife des Friedens, sondern sogar das Kalumet der Freundschaft geraucht. Ist das etwa nichts, Mr. Cutter? Das Kalumet der Freundschaft? Das ist viel, sogar sehr viel. Auf die Friedensraucherei ist nichts zu geben, denn das ist eben alles Rauch. Aber wenn zwei Freundschaft miteinander geraucht haben, so dürfen sie nie einander mit den Waffen in der Hand gegenübertreten. 'Tis clear. Ende von Abschnitt 12.